1. Diese Psalm, der für den Musikmeister bestimmt ist und mit seinen Instrumenten begleitet werden sollte, stammt von David. 2. Hör, O Gott, mein inständiges Flehen und schenk meinem Gebet dein Aufmerksamkeit. 3. Aus der Fern der Ode Ruf ich zu dir, da mein Herz versart ist, für mich auf einen sicheren Felsen, der für mich unerreichbar scheint. For denn du bist stets mein Zuflucht gewesen, ein starker Turm, der mich vor meinen Feinden schützt. 5. Lass mich für immer in deinem Zelt wohnen und unter dem Schutz deiner Flügel Sicherheit finden. 6. Denn du, Gott, hast mein geliebt erhört und mir das Erbe dir gegeben, die deinen Namen ehren. 7. Verlängere die Lebenszeit des Königs und lass sein Jahr so zahlreich sein wie die weile Generationen. 8. Moge für immer in Gottes Gegenwart regieren, mogen nade und true in bewähren. 9. Dieschalb word ich deinen Namen für immer preisen und mein Gelab Tag für Tag erfüllen.